sollen wir eine besondere Verehrung für unseren Schutzengel haben, zu den Engeln überhaupt und insbesondere für unseren Schutzengel. Ja, wir sollen eine besondere Verehrung für unseren Schutzengel haben. Wir sollen ihn ehren, um Hilfe anrufen, seinen Eingebungen folgen und ihm für den beständigen Beistand, den er uns gewährt, dankbar sein. Wir sollen den Schutzengel ehren, weil er eben ein Heiliger ist, so vergleichbar mit denen, die wir als Heilige anrufen, der im Himmel ist, vor dem Angesicht Gottes steht, wie der Heiland selber sagt. Man darf niemanden Anstoß geben, Skandal erwecken, denn ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Dann soll man um Hilfe anrufen, weil er eben der wichtigste Helfer ist, der liebe Gott uns zur Seite stellt, neben den Menschen, die uns helfen will. Wir sollen seinen Eingebungen folgen, ja, Einsprechungen, Eingebungen des Schutzengels folgen. Es gibt viele, viele, viele Beispiele und Geschichten. Pater Gerion Goldmann, Franziskaner, der im Zweiten Weltkrieg ein junger Seminarist war, mit dem niederen Wein, glaube ich, ist er einberufen worden, eben weil er noch keine höheren Wein hatte. Und später war er dann Missionar in Japan. Ein paar Bücher dann später geschrieben über sein Leben im Schutze deiner Flügel, glaube ich, heißt das eine. Pater Gerion Goldmann ist dann in Deutschland gestorben, in Fulda. Da schreibt er einmal irgendwo in Italien, glaube ich, wo er dann war, gehört hat, ganz deutlich, innerlich oder sogar als äußere Stimme, er soll graben, einfach so drauf los, wenn keine Gefahr war. Und nicht gemacht. Beim dritten Mal, wo die Stimme sehr eindringlich ihn angeredet hat, ihm das befohlen hat, hat er das gemacht und kaum hat er sein Schutzloch aufgegraben gehabt, war ein Bombenangriff, Fliegerangriff und er war einer der wenigen, die unversehrt davon gekommen sind. Gerade weil klar der Schutzengel hier das eingegeben. Das auch zeigt, dass wir nicht unbedingt folgen müssen. Also zweimal nicht gehört und beim dritten Mal dann schon. So wie der kleine Samuel im Tempel. Die schöne Geschichte von dem ersten Richter, von dem Samuel, Prophet und so weiter. Wir sollen ihm für den beständigen Beistand, den er uns gewährt, der Schutzengel, dankbar sein. Die Mutter aller Tugenden gegenüber dem Schutzengel auch üben. Auch ein schönes Schutzengelgebet, viele Schutzengelgebete soll man immer wieder sprechen, wie das Kind gelernt hat. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir befohlen sein, so weiter.